Wir kommen jetzt zu Teil 3 der mündlichen Prüfung. Sie sollen als Kollegen Lösungswege diskutieren. Sie haben folgende Situation. Lesen Sie die Situation, überlegen Sie, wer beginnen möchte und fangen Sie an. Soll ich beginnen? Okay, wenn du möchtest. Gut, dann. Julia, ist dir auch schon aufgefallen, dass die Kantine jeden Mittag überfüllt ist? Einige Kollegen sind schon sauer, weil sie dort kein Essen bekommen haben. Ja, stimmt. Da muss die Chefin etwas unternehmen. Viele haben sich schon beschwert. Was könnte hier denn getan werden, um die Situation zu verbessern? Ich würde vorschlagen, dass die Öffnungszeiten der Kantine verlängert werden. Momentan hat sie nur von 11:30 bis 13:30 auf. Und das ist einfach zu kurz für die vielen Mitarbeiter, die dort essen wollen. Wenn die Kantine von 11 bis 3 geöffnet wäre, dann hätten alle die Chance, etwas zu essen zu bekommen. Ich glaube nicht, dass das so einfach möglich ist. Das Kantinpersonal will bestimmt nicht länger arbeiten. Und es würde auch zu lange dauern, diese Änderung umzusetzen. Ich finde, wir sollten lieber einen Lieferdienst für das Mittagessen organisieren. Dann können wir schon ab morgen etwas bestellen und jeder, der will, kann sich in eine Liste eintragen und etwas liefern lassen. Ja, das könnten wir versuchen. Das wäre eine schnelle Lösung. Ich sehe da allerdings noch ein anderes Problem. Wo sollen die Kolleginnen und Kollegen im Büro essen? Jede Abteilung hat zwar eine Teeküche, aber es gibt dort nicht genug Sitzplätze und wenn manche am Schreibtisch essen, könnte der Essensgeruch die anderen stören. Wäre es nicht besser, wenn wir Gutscheine für die Restaurants in der Nähe an die Mitarbeiter verteilen, zum Beispiel für den Italiener an der Ecke, oder einen Essenszuschuss zahlen für alle, die mittags ins Restaurant gehen wollen? Nein, das finde ich keine gute Lösung. Gutscheine oder einen Zuschuss für Restaurantbesuche wären für die Firma viel teurer als das Essen in der Kantine. Außerdem ist die Mittagspause dafür zu kurz. Die meisten machen nicht länger als 40 Minuten Pause und sie würden zu viel Zeit mit dem Weg und dem Warten auf das Essen verlieren. Du hast recht, es gibt so viele Nachteile. Dann doch lieber den Lieferdienst. Wir könnten einen Plan aufstellen und festlegen, welche Gruppe von Mitarbeitern an welchen Tagen mittags in die Kantine geht und wer Essen geliefert bekommt. Das kann ich gern machen. So können wir die Leute ein bisschen aufteilen und weder die Kantine noch die Teeküchen wären zu voll. Einverstanden. Das ist eine gute Idee. Kurzfristig wird der Lieferdienst sicher helfen. Aber auf längere Sicht sollten alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, mittags in die Kantine zu gehen. Eine schöne Kantine mit gutem Essen und einer angenehmen Atmosphäre ist wichtig, damit sich alle wohlfühlen. Das steigert auch die Motivation bei der Arbeit. Stimmt. Langfristig brauchen wir eine größere Kantine. Wir könnten einen zusätzlichen Raum dafür nutzen, um mehr Sitzplätze zu bekommen. Oder es wird eine neue, größere Kantine gebaut. Am besten besprechen wir diese Ideen mit der Chefin. Okay, dann lass uns das mal so machen. Gut, vielen Dank an Sie beide.